Ein Lied für die Kinder, die geboren werden und leben zwischen Stahl und Bitumen, zwischen Beton und Asphalt und die es nie wissen können, dass die Erde einst ein Garten war. Es gab einst einen Garten, den nannte man Erde. Von der Sonne erleuchtet wie die verbotene Frucht. Nein, sie war weder Himmel noch zur Hölle, sie wurde. Nichts war da schon gesehen, auch gehört nicht genug. La la la, la la la, la la la. Es gab einst einen Garten, in ihm gab es ein Baumhaus. Fand sich ein Moosbett, das zum Leben rief auf. Und ein Bach floss vorbei, keine Welle schwappt hinaus. Kommt, erfrischt euch an ihm und folgt seinem Verlauf. La la la, la la la, la la la. Es gab einst einen Garten, wie ein Tal war weit. Wir uns nähren dort konnten durch das Jahr jederzeit. Von der singenden Erde auf gefrorenem Moos. Und entdeckten dort Blumen, die bis da namenlos. La la la, la la la, la la la. Es gab einst einen Garten, den nannte man Erde. War so groß, dass viel tausende Kinder erbar. Ward bewohnt ein schon von ihren Großeltern. Ihn davor von ihren Großeltern geehrt. La la la, la la la, la la la. Wo ist jetzt dieser Garten, wo wir wären geboren? Könnten leben dort sorglos, nackt wie Gott uns ersann. Wohin verschwand dieser Garten mit offenen Toren, die ich immer noch suche, doch nicht finden kann? La la la, la la la, la la la, la la la.